1 live. Absolut Aachen. Song. Ich habe vergessen, welcher Song als nächstes ist. Ich würde sagen, anders. Genau. Der Song ist sogar relativ special, denn ich habe den Song geschrieben und da ging es um meine ex-beste Freundin. Deswegen denkt alle mal an diese eine Person, die euch das Herz gebrochen hat, aber die ihr nicht gedatet habt. Das sind für mich irgendwie so ex-beste Freundinnen oder ex-beste Freunde, weil man denen so am allermeisten vertraut hat. Und wenn die dann gehen, dann ist das nochmal richtig, ein riesiges Loch, was sie hinterlassen, und das hält auch manchmal länger, als wir uns das vielleicht zugeben wollen. Viel Spaß. Es gibt nichts, was du von mir nicht weißt. Hab in deinen Arm geweint. Heute läuft ein Fremder, der mein Leben kennt, an mir vorbei. Wir haben uns das Brot gezeigt. Was meins ist deins, was deins ist deins. Mein rechter Platz ist frei. Seit du weg bist, bleibst dabei. Früher Tag und Nacht, heute unbekannt. Ist das für dich dein, für immer? Dein für immer. Anders als ja, anders als damals. mal nervös und ich hoffe, man sieht's nicht. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Song, den ich, Breaking News, auch vergessen habe. Schön, professionell. Egal, genau. Der nächste Song heißt Egal. Und der ist auch noch mit einem Rapper, mit Eamon und einem sehr guten Freund von mir. Und der ist aber leider heute nicht dabei. Deswegen wird sein Part einfach laufen. Und die Leute, die mitsingen können, die sind natürlich herzlich willkommen mitzusingen. Das ist egal. Zu werden. Weder von seinen Freunden noch von seiner Familie. Und jeder sieht dich, aber keiner sieht dich so richtig. Deswegen viel Spaß mit Unsichtbar. Sonst war ich die Nebenrolle, unsichtbar. Oder sagte, war egal. Kein Plan, wie du mich finden konntest. Unsichtbar. Zum ersten Mal schaut mich niemand so an. Hast du das Gefühl, wenn keiner dich so wirklich sieht? Sie hören zu, doch keiner hört so richtig hin. Und man hat sich dran gewöhnt, dass man niemand interessiert. Und dann kommt jemand ins Spiel. Und der ist nicht so blind. Denn zum ersten Mal fühle ich so. Zum ersten Mal. Ich das nur im Film, hätte nie gedacht, dass irgendwo irgendwer auf mich wartet. Sonst war ich die Nebenrolle, unsichtbar. Was ich dachte oder sagte, war egal. Kein Plan, wie du mich finden konntest, unsichtbar. Zum ersten Mal schaut mich jemand so an, bevor du da warst. Schwarz und grau, keine Chance, wohin ich lauf. Sonst war ich die Nebenrolle, unsichtbar. I'm nicht braucht, fällt mir schwer zu vertrauen. War keiner vor ihm das gesagt? Ha, ha, ha, ha.